Abschnitt 33 von Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 37. Kapitel Freiheit. Es ist gleichgültig, mit welchen Zeremonien er auf dem Altare der Sklaverei geopfert worden, aber in dem Augenblicke, wo er den heiligen Boden Britanniens berührt, sinken der Altar und der Gott zusammen in den Staub, und er steht da, erlöst, wiedergeboren und entfesselt von dem unwiderstehlichen Genius allgemeiner Emanzipation. Kern. Eine Zeit lang müssen wir Tom in den Händen seiner Peiniger lassen und mittlerweile uns wieder einmal um die Schicksale Georges und seiner Gattin bekümmern, die wir in befreundeter Obhut in einer Farm an der Landstraße verließen. Tom Loker wälzte sich stöhnend in einem höchst fleckenlos reinen Quäkerbett unter der mütterlichen Aufsicht der Tante Dodgers herum, die in ihm einen ziemlich ebenso fügsamen Patienten fand wie in einem kranken Büffel. Man denke sich eine hohe, würdevolle, durchgeistigt aussehende Frau, deren weiße Mousselinmütze silberweißes Haar umschließt und deren breite, klare Stirn sich über gedankenvollen, grauen Augen wölbt. Ein schneeweißes Halstuch von Crêpe de Lis faltete sich sauber über ihren Busen. Ihr glänzendes braunes Seidenkleid rauscht friedlich, wie sie im Zimmer hin und her schwebt. »Zum Teufel«, sagte Tom Loker und wirft sich unter den Betttüchern herum. »Ich muß dich bitten, Thomas, dich nicht solcher Worte zu bedienen«, sagte Tante Dodgers, während sie ruhig das Bett wieder zurechtmachte. »Na, ich will's nicht tun, Großmutter, wenn's mir möglich ist«, sagte Tom, »aber es ist so verwünscht heiß, dass man wohl einmal fluchen möchte.« Dodgers nahm ein Fußkissen vom Bett, strich die Decken wieder glatt und stopfte sie unter, bis Tom fast wie ein großes Wickelkind aussah, wobei sie bemerkte: »Ich wünschte, Freund, du ließest das Fluchen und Schwören und dächtest über dein Leben nach.« »Was zum Teufel«, sagte Tom, »soll ich darüber nachdenken? Das ist das Allerletzte, woran ich denken möchte. Holt der Henker!« Und Tom warf sich im Bett herum und brachte dabei wieder das Bettzeug in die schrecklichste Unordnung. »Der Bursche und das Mädel sind hier, vermute ich«, sagte er nach einer Pause mürrisch. »Sie sind hier«, sagte Dodgers. »Sie täten besser, so rasch als möglich weiterzureisen und über den See zu fahren«, sagte Tom. »Das werden Sie wahrscheinlich tun«, sagte Tante Dodgers und strickte ruhig weiter. »Und hört«, sagte Tom, »wir haben Korrespondenten in Sandusky, welche für uns auf die Boote Acht geben. Es ist mir einerlei, ob ihr es jetzt erfahrt. Ich hoffe jetzt, sie entkommen bloß, um Max zu ärgern, der verwünschte Laffe, verdamme ihn!« »Thomas«, sagte Dodgers, »ich sage euch, Großmutter, wenn ihr einen Burschen zu stark zustöpselt, so platzt er«, sagte Tom, »aber was die Dirne betrifft, sagt ihr, sie solle sich verkleiden, damit man sie nicht erkennt. Ihr Signalement ist nach Sandusky geschickt.« »Wir werden das Nötige besorgen«, sagte Dodgers mit charakteristischer Ruhe. Da wir hier von Tom Loker Abschied nehmen, so können wir gleich jetzt erzählen, dass, nachdem er an einem rheumatischen Fieber, welches sich seinen anderen Leiden zugesellte, 3 Wochen bei den Quäkern krank gelegen, mit einem demütigeren und besseren Gemüt aufstand und anstatt sich auf die Sklavenfängerei zu begeben, nach einer der neuen Ansiedlungen zog, wo seine Anlagen eine bessere Verwendung im Fange von Bären, Wölfen und anderen Bewohnern der Wälder fanden. Er erwarb sich damit sogar eine Art Ruhm im Lande. Tom sprach immer mit großer Ehrerbietung von den Quäkern. »Hübsche Leute«, pflegte er zu sagen, »wollten mich bekehren, aber passte mir doch nicht recht. Aber ich sage euch, Fremder, einen Kranken können sie vortrefflich hofieren. Das ist wahr, machen wahrhaftig die beste Kraftbrühe und andere Chosen.« Da man von Tom erfahren hat, dass man in Sandusky auf die Flüchtlinge ein Auge haben werde, so hielt man es für das Geratenste, sie zu teilen. Jim und seine alte Mutter traten ihre Reise für sich an, und 1 oder 2 Abende später wurden George und Eliza mit ihrem Kinde heimlich nach Sandusky gefahren und unter einem gastlichen Dache untergebracht, bevor sie ihre letzte Tagesreise zur Freiheit über den See antraten. Ihre Nacht war jetzt fast vorüber, und der Morgenstern der Freiheit erhob sich glänzend vor ihnen. Freiheit, begeisterndes Wort, was ist sie? Ist sie etwas mehr als ein Name, eine rhetorische Phrase? Warum, Männer und Frauen Amerikas, erzittert euch das Herz bei diesem Wort, für welches eure Bären bluteten und für welches eure besseren Mütter gern ihre edelsten Söhne hingeben? Kann einer Nation etwas herrlich und teuer sein, was nicht zugleich einem Manne herrlich und teuer ist? Was ist Freiheit einer Nation anders als Freiheit für jeden Einzelnen derselben? Was ist Freiheit für den Jüngling, der dort sitzt, die Arme über die breite Brust geschlagen, die Farbe afrikanischen Bluts auf seinen Wangen und dunkles Feuer im Auge? Was ist Freiheit für George Harris? Euren Vätern war Freiheit das Recht einer Nation, eine Nation zu sein. Ihm ist es das Recht eines Menschen, ein Mensch und kein Tier zu sein. Das Recht, das Weib seines Herzens, sein Weib zu nennen und es vor gesetzloser Gewalttat zu schützen. Das Recht, sein Kind zu beschützen und zu erziehen. Das Recht, eine eigene Religion, einen eigenen Charakter zu haben, ohne dem Willen eines anderen unterworfen zu sein. All diese Gedanken bewegten mit ungestüm Georges Herz, wie er nachdenklich den Kopf auf die Hand stützte und seiner Gattin zusah, die ihre zierliche Gestalt in Manneskleider hüllte, die man ihr als die sicherste Verhüllung für ihre Flucht vorgeschlagen hatte. »Nun die Hauptsache«, sagte sie, wie sie vor dem Spiegel stand und ihr reiches, schwarzes Lockenhaar auf die Schultern herabfallen ließ. »Ist's nicht fast schade, George?« sagte sie, wie sie ein paar Locken spielend emporhob. »Schade, dass alles abgeschnitten werden muss.« George lächelte trübe und gab keine Antwort. Eliza sah wieder in den Spiegel und die Schere funkelte, wie sie eine lange Locke nach der andern von ihrem Haupte trennte. »So, so wird's gehen«, sagte sie und nahm eine Haarbürste. »Nur noch ein paar kunstreiche Striche.« »So, bin ich nicht ein hübscher Junge?« sagte sie und wendete sich lachend und errötend zu ihrem Gatten. »Du wirst immer hübsch sein. Magst du tun, was du willst?« sagte George. »Weshalb bist du so ernst?« sagte Eliza, indem sie auf ein Knie niedersank und ihre Hand auf die seine legte. »Wir sind nur 24 Stunden von Kanada«, sagte sie. »Nur ein Tag und eine Nacht auf dem See, und dann, oh, dann...« »Oh, Eliza«, sagte George und zog sie an sich, »das ist's eben. Jetzt zieht sich mein ganzes Schicksal auf einen einzigen kleinen Punkt zusammen. Dem Ziele so nahe zu sein, es fast zu erblicken und dann alles verlieren, ich könnte es nicht überleben, Eliza.« »Fürchte dich nicht«, sagte seine Frau hoffnungsvoll. »Der gute Gott wird uns nicht so weit geführt haben, wenn er uns nicht vollends retten wollte. Es ist mir, als fühlte ich seine Nähe, George.« »Du bist wie eine Heilige, Eliza«, sagte George und drückte sie krampfhaft an sich. »Aber ach, sage mir, kann uns wirklich diese große Gnade bestimmt sein? Werden diese langen Jahre des Elends zu Ende sein? Werden wir frei sein?« »Ich bin dessen gewiss, George«, sagte Eliza mit einem Blicke himmelwärts, während Tränen der Hoffnung und der Begeisterung in ihren langen, dunklen Wimpern glänzten. »Ich fühle es innerlich, dass Gott uns heute noch aus der Sklaverei erlösen wird.« »Ich will dir glauben, Eliza«, sagte George und stand rasch auf. »Ich will glauben. Komm, wir wollen fort. Wahrhaftig«, sagte er, indem er sie auf Armeslänge von sich entfernt hielt und sie bewundernd anschaute. »Bist ein hübscher Junge. Dieses kleingelockte Haar steht dir ganz allerliebst. Setz deine Mütze auf. So, ein wenig auf die eine Seite. Du bist mir noch nie so hübsch vorgekommen, aber es ist fast Zeit für den Wagen. Ich möchte wissen, ob Mrs. Smith Harry angezogen hat.« Die Tür ging auf und eine anständige Frau von mittleren Jahren trat ein, den kleinen Harry wie ein Mädchen angezogen, an der Hand führend. »Was er für ein hübsches Mädchen vorstellt«, sagte Eliza und drehte sich um. »Wir müssen ihn Harriet nennen, meine ich. Klingt nicht der Name allerliebst?« Das Kind betrachtete mit ernstem Gesicht seine Mutter in ihrem neuen und ungewohnten Anzuge und beobachtete ein tiefes Schweigen, währenddessen es nur manchmal tief seufzte und unter seinen dunklen Locken hervor nach ihr lugte. »Kennt Harry die Mama nicht?« sagte Eliza und streckte ihm die Hände entgegen. Das Kind klammerte sich schüchtern an die Frau. »Lass doch, Eliza, warum versuchst du, ihn zu dir zu locken, da du doch weißt, dass er sich fern von dir halten soll?« »Ich weiß, dass es unverständig ist«, sagte Eliza, »aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass er sich von mir abwendet. Aber komm, wo ist mein Mantel? Hier!« »Wie nehmt ihr Männer den Mantel um, George?« »Du musst ihn so tragen«, sagte ihr Mann und warf ihn über seine Achsel. »So also«, sagte Eliza und machte es ihm nach, »und ich muss fest auftreten und lange Schritte machen und den Leuten keck ins Gesicht sehen.« »Gib dir keine Mühe«, sagte George. »Man findet gelegentlich einmal einen bescheidenen jungen Mann, und ich glaube, diese Rolle zu spielen würde dir leichter sein.« »Und diese Handschuhe, himmlische Güte«, sagte Eliza. »Meine Hände verlieren sich ja darin.« »Ich rate dir, sie beileibe nicht auszuziehen«, sagte George. »Dein niedliches, feines Händchen könnte uns alle verraten.« »Also, Mrs. Smith, Sie sollen unter unserer Obhut reisen und unser Tantchen sein, vergessen Sie das nicht.« »Wie ich höre«, sagte Mrs. Smith, »sind Leute da gewesen, die alle Schiffskapitäne vor der Aufnahme eines Mannes und einer Frau mit einem kleinen Knaben gewarnt haben.« »Wirklich«, sagte George, »nun, wenn wir Leute der Art sehen, können wir es ihnen sagen.« Ein Wagen fuhr jetzt vor der Tür vor, und die befreundete Familie, welche die Flüchtlinge aufgenommen hatte, drängte sich jetzt um sie, um Lebewohl zu sagen. Die Verkleidungen, welche unsere Freunde angelegt hatten, waren nach dem Winken Tom Lokers eingerichtet. Mrs. Smith, eine achtbare Frau aus Kanada, wohin sie flüchteten und die zum Glück gerade im Begriff stand, dorthin über den See zurückzukehren, hatte sich erboten, die Rolle von Harrys Tante zu spielen. Und um ihn an sie zu gewöhnen, war er die beiden letzten Tage ganz ihrer Obhut überlassen worden, und ein extra Zuschuss von Liebkosungen, nebst einem unerschöpflichen Reichtum von Kuchen und Kandis, hatten eine sehr innige Anhänglichkeit von Seiten des jungen Herrn erzeugt. Die Kutsche fuhr nach dem Kai. Die beiden jungen Männer stiegen aus und gingen über die Planke aufs Boot. Wobei Eliza voll Galanterie Mrs. Smith den Arm bot und George auf das Gepäck Acht gab. George stand vor dem Büro des Cap und bezahlte für die Gesellschaft, als er zwei Männer neben sich folgendes Reden hörte. »Ich habe auf jeden einzelnen Acht gegeben, der an Bord gekommen ist«, sagte der eine, »und ich weiß, Sie sind nicht auf diesem Boote.« Die Stimme war die des Sekretärs des Bootes. Der andere, mit dem er sprach, war unser alter Freund Marx, der mit der ihm eigenen, schätzbaren Ausdauer nach Sandusky gekommen war, um zu sehen, wen er verschlingen könnte. »Man kann die Frau kaum von einem Weißen unterscheiden«, sagte Max. »Der Mann ist ein sehr heller Mulatte. In der einen Hand ist er gebrandmarkt.« Die Hand, mit der George die Billets und das kleine Geld nahm, zitterte ein wenig, aber er drehte sich kaltblütig um, warf einen unbefangenen Blick auf den Sprecher und ging langsam nach einem anderen Teil des Bootes, wo Eliza auf ihn wartete. Mrs. Smith zog sich mit dem kleinen Harry in die Damenkajüte zurück, wo die dunkle Schönheit des vermeintlichen kleinen Mädchens manche schmeichelhafte Bemerkung von den Passagieren hervorrief. George hatte die Genugtuung, Max über das Brett ans Ufer gehen zu sehen, als die Glocke zum letzten Male läutete, und er seufzte erleichtert auf, als das Boot abstieß und eine unübersteigliche Kluft zwischen sie gesetzt hatte. Es war ein herrlicher Tag. Die blauen Wellen des Eriesees tanzten funkelnd im Sonnenschein. Ein frischer Wind wehte vom Ufer, und das stolze Boot arbeitete sich tapfer durch die widerstrebenden Wasser. »Oh, was für eine enthüllte Welt liegt in einem Menschenherzen! Wer dachte sich alles, was in Georges Busen brannte, als er mit seinem schüchternen Gefährten am Arme ruhig auf dem Deck des Dampfers auf und ab ging? Das unschätzbare Gut, dem er sich jetzt zu nahen schien, erschien ihm zu gut und zu schön für die Wirklichkeit, und den ganzen Tag über erfüllte ihn eine beständige, bange Furcht, dass ihm etwas die schöne Hoffnung entreißen werde. Aber das Boot fuhr seines Wegs, Stunden vergingen, und endlich erhob sich vor ihnen klar und deutlich die gesegnete englische Küste, eine Küste, die mit einem gewaltigen Zauber begabt ist, mit dem Zauber durch eine einzige Berührung jede Sklaverei, in welcher Sprache sie auch verhängt und von welcher staatlichen Macht sie auch bestätigt sein mag, zu lösen.« George und seine Gattin standen Arm in Arm am Rande des Bootes, wie sich dasselbe der kleinen Stadt Amherstburg in Kanada näherte. Er atmete kurz und schwer, ein Nebelschleier sammelte sich vor seinen Augen, Er drückte schweigend die kleine Hand, die zitternd auf seinem Arme lag. Die Glocke läutete, das Boot hielt an. Ohne recht zu wissen, was er tat, suchte er sein Gepäck zusammen und sammelte seine kleine Gesellschaft. Sie landeten. Sie blieben stehen, bis das Boot wieder abstieß, und dann knieten der Gatte und die Gattin mit Tränen und Umarmungen und ihr verwundertes Kind in den Armen haltend nieder und erhoben ihre Herzen zu Gott. Dem Übergang zum Tod, zum Leben glich es, aus Grabeshülle in himmlisches Gewand, aus der Gewalt der Sünd und Leidenschaft in reiner Freiheit seliges Himmelsland, dort, wo des Todes und der Hölle Fesseln gesprengt sind, wo uns winkt Unsterblichkeit, wo das Erbarmen hart mit goldenem Schlüssel sanft rufend, jauchze, deine Seele ist befreit. Mrs. Smith brachte die kleine Gesellschaft bald in das gastliche Haus eines guten Missionars, den christliches Erbarmen als einen Hirten für die Verstoßenen und Heimatlosen, welche beständig an diesem Ufer ein Asyl finden, hierher gesetzt hat. Wer kann die Seligkeit dieses ersten Tags der Freiheit beschreiben? Ist nicht der Freiheitssinn ein höherer und feinerer als die andern fünf alle? Unbewacht und frei von Gefahr, sich zu bewegen, zu sprechen und zu atmen, zu gehen und zu kommen. Wer kann die Seligkeit des Friedens beschreiben, welche des freien Mannes Kissen unter Gesetzen umschwebt, welche ihm die von Gott den Menschen gegebenen Rechte zusichert? Wie schön und köstlich war der Mutter dieses schlummernde Kindergesicht, durch die Erinnerung an tausend Gefahren nur noch teurer geworden. Wie unmöglich war es, in dem wonnigen Besitze solcher Seligkeit zu schlafen, und doch besaßen diese beiden nicht einen Acker Land, kein Obdach, das sie ihr Eigentum nennen konnten. Sie hatten ihr alles bis auf den letzten Dollar ausgegeben. Sie besaßen nicht mehr als die Vögel in der Luft oder die Blumen auf dem Felde, und doch konnten sie vor Freude nicht schlafen. O ihr, die ihr dem Menschen die Freiheit nehmt, mit welchen Entschuldigungen werdet ihr es vor Gott verantworten? Ende von Freiheit. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com